tanzen den Fandango. Hüpften dabei wild umher. Fühlte mich fast so wie seekrank. Die Menge schrie nach mehr. Das Gebrumme wurde stärker, bis die Decke flog dann weg. Als wir fragten nach nem weiteren Drink, brach der Kellner ein Tablett. Und so es kam das später, als der Müller mehr verhallt, ihr Gesicht schon fast gespenstisch, wurde langsam neues wie kalt. Dass da kein Grund sei und die Wahrheit offenbar. Doch ich fragte meine Karten, wollt nicht sehen sie gar, als eins der 16 Jungfrauen gegangen hin zum Strand. Und obwohl meine Augen offen, man sie wie verschlossen fand. Und so es kam das später, als der Müller mehr verhallt. Ihr Gesicht schon fast gespenstisch, wurde langsam weiß wie kalt. Sie sei auf Landgang, doch wir waren noch auf See. Darum brachte ich sie zum Spiegel und zwang sie zu gestehen. Sagte, du musst sein die Nixe, Neptun mit sich nimmt. Doch sie lächelte so traurig, dass mein Ärger schnell verging. Und so es kam das später, als der Müller mehr verhallt. Ihr Gesicht schon fast gespenstisch, wurde langsam weiß wie kalt. Wenn Musik der Liebe Nahrung, Lachen ist ihr Königin, und wenn vorn ist, dann auch hinten. Ist Schmutz in Wahrheit schön? Mein Mund wurde dann wie Pappe. Verdreht den Kopf mir wohl komplett. Darum tauchten wir schnell unter zur stürmen Ozeans Bett. Und so es kam das später, aus dem Müllermeer verhallt. Ihr Gesicht schon fast gespenstisch, wurde langsam